Eben gerade gab es zu hören einen Song von Panda Bear, denn da verbirgt sich Animal Collective Mitglied Noah Lennox. Der hat gerade mit Panda Bear meets the Grim Reaper eine neue Platte veröffentlicht, seinen Song Princip Real, gerade eben hier zu hören gewesen beim Sunday Service. Ich habe heute Musik für euch von Father John Misty, Asaf Avidan ist dabei, da gibt es lautes Krachiges von Atari Teenage Riot, Guess Coombs ist mit im Programm, Viet Cong und noch so einiges mehr. Erstmal hier kommen für euch die Dodos. Yeah. The Dodos, das sind Mary Kellong und Logan Kröber. Die beiden kommen aus San Francisco, machen schon ziemlich lange zusammen Musik. Individas, das neueste Album, inzwischen ihr sechstes, welches sie veröffentlicht haben. Das ist echt eine ganze Menge und vor allem, wenn man guckt, was für tolle Platten dabei waren, muss man wirklich sagen, Hut ab vor so einer großartigen Diskografie. 6 tolle Alben jeweils. Die neue ist vielleicht ein Tick schwächer als die Vorgänger, aber vielleicht auch, weil man die anderen Platten so häufig gehört und die neuen noch vielleicht ein bisschen mehr ins Ohr rein muss, um dort auch ein bisschen hängen zu bleiben. Die Band, wenn sie live spielt, wird sie komplettiert von einer dritten Person. Und im Mai sind Dodos live unterwegs hier in unseren Breitengraden. Tour wurde gerade eben angekündigt. Wer dort also hingehen möchte, kann ich Ihnen von euch nur wärmstens empfehlen. Die Band auch live, wirklich ein Augen- und Ohrenschmaus. Precipitation hörten wir gerade eben von The Dodos. Mit richtig viel Soul geht's weiter mit Curtis Harding und seinem Track Surf. Oh, Tja, der Knabe hat wirklich Soul im Blut, in den Adern fließen. Curtis Harding kommt aus Atlanta, hat gerade eben mit Soul Power sein Debütalbum veröffentlicht. Tolle, großartige Platte. Surf hörten wir gerade von diesem noch relativ jungen Künstler, der sicherlich eine große Zukunft haben wird. Beeswax kommen aus Norwegen, haben schon einige Platten veröffentlicht. 5-6 Stück dürften das sein. Wahrscheinlich wirklich nur auch im eigenen Lande und hier noch nicht so richtig groß bekannt geworden. Jetzt gibt es mit Tomorrow das neueste Album und wir hören hier ihren Song Everyone Will Tear You Down. Klassische Gitarrenpop mit den Schrammelgitarren ist dann doch nicht tot zu kriegen. Am Leben gehalten wird er hier in diesem Fall von Beeswax. Ihr Song Everyone Will Tear You Down von ihrem neuesten Album Tomorrow. Ein bisschen mehr Ecken und Kanten hätten dem Song und auch dem Rest des Albums sicherlich ganz gut getan. Die Platte dann doch vielleicht ein Tick zu harmlos. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie solche Musik schon 10.000 Mal gehört und irgendwie auch besser gehört hat. Larita sind zwei Herren, Christian Parhut und Guy Meldem. Die kommen aus Lausanne, aus der Schweiz und machen schon seit über 10 Jahren zusammen Musik. Sind aber nicht wirklich richtig produktiv, denn jetzt erscheint mit Jura gerade mal eben erst ihr zweites Album. Und davon hören wir hier den Song Something Good. Musik Sind wie gewohnt elektronisch unterwegs, aber sind auch dem Pop nicht abgeneigt. Jura hast ihr neuestes Album und gerade eben gab es mit Something Good einen Song daraus zu hören. Larita, ein Duo aus der Schweiz. Pete Ross and the Sapphire als nächstes, die machen richtig schönsten, wie soll man sagen, Orgelsound, der so Richtung 60er, 70er Jahre geht, auf ihrem neuesten Album The Boundless Expanse. Hier kommt ihr Song Have You Seen the Incubus?

ganz, ganz ruhige Töne hier von The Leisure Society, die Band aus England, veröffentlicht im Frühjahr eine neue Platte. The Final of Hanging On wird sie heißen. Passt ja so ein bisschen auch zum Bandtitel The Leisure Society. Kann man vielleicht frei übersetzen als die Freizeitgesellschaft. Ja, und gerade eben mit Tall Black Cabins gab es daraus schon mal die erste Single, die ab sofort irgendwie zu haben sein sollte. Die nächste Band macht ganz andere Töne, klingen eher so ein bisschen nach Post-Punk. Hier kommen Viet Cong. Tatanka Buster, das war ein Song von Viet Cong und die machen auf ihrem gleichnamigen Debütalbum Musik irgendwie zwischen Post-Punk und Post-Rock vielleicht. Viet Cong sind ja eigentlich fast alte Bekannte. Es gab mal eine Band namens Woman, die kamen aus Calgary, also hier in Kanada, haben sich nach einem ziemlich großen Zoff, also richtig mit fliegenden Fäusten und so, auf der Bühne beim Konzert erstmal eine Auszeit genommen. Dann ist einer der Mitglieder, der Gitarrist Christoph Reimer, 2012 gestorben. Dadurch hat sich die Band dann endgültig aufgelöst. Und zwei oder sogar drei der ehemaligen Mitglieder haben jetzt Viet Cong gegründet. Dritter im Grunde ist hier noch ein gewisser Scott Munro, der früher Gitarrist, Live-Gitarrist für Chad Van Gale war. Und mit Viet Cong machen die Musik, die irgendwie auf der einen Seite ein bisschen nach Joy Division klingt, was Gitarre, Stimmung und auch Stimme betrifft. Auf der anderen Seite aber auch ein bisschen an Bands wie Gang of Four erinnern, was die ziemlich gute Rhythmussektion angeht. Und ja, spannende Band. Ziemlich retro vom Sound her, aber auf jeden Fall echt gut gemacht, das Ganze. Viet Cong hier nochmal zu hören mit Continental Shelf. Continental Shelf, das waren Viet Cong. Der Name ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Viet Cong hießen ja damals auch in Nordvietnam die Guerillakämpfer, die Kommunisten, die gegen das US-System im Süden gekämpft haben. Und Viet Cong, auch diese Band aus Kanada, die, wenn sie Glück haben, so richtig durchstarten werden 2015. Ich glaube, der Sound, wenn wir wieder retromäßig angesagt dieses Jahr. All We Are als nächstes, die machen schönst elektronischen Pop, ganz im Stile von Hot Chip. Hier kommen sie mit I Wear You. Das waren All We Are. Diesen Namen finde ich irgendwie ein bisschen belanglos, weil einfach total austauschbar. Die Musik, klar, auch schon alles irgendwie ein paar Mal gehört. Die Band ist zu dritt, haben sich in Liverpool kennengelernt beim Studieren. Irgendwas mit Musik war das auch. Und ja, multikulturell sind sie unterwegs, kommen aus Brasilien, Norwegen. Und der dritte, glaube ich, ist dann auch, genau, ihre, zumindest einer aus dem Vereinigten Königreich. All We Are, das Debütalbum, genauso betitelt wie diese Band. Ja, schönster, nicht Britpop, sondern eher Elektropop hier aus England. Elektronisch geht es auch weiter mit Roan, das ist ein Mensch aus Frankreich, da heißt er Erwan Castex, hat schon 2-3 Platten veröffentlicht, die neueste heißt Creatures, darauf ist er auch relativ poppig unterwegs, fast schon Richtung Cocteau Twins lastig, also mehr so Dream Pop. Hier kommt Roan mit seinem Sing-Song. Na, der Track hätte auch einer alten Compilation Selected Ambient Works von Aphex Twin drauf sein können. Aber ja, das war Roan. Und wie gesagt, bei einigen der Songs aus seinem neuesten Album Creatures gibt es auch weibliche Stimmen zu hören. Und dann klingt es wirklich so ein bisschen nach diesem ganzen Dream Pop und Bands, wie man sie vom 4AD-Label aus den 80er, 90er Jahren kannte. Das aber hier ganz aktuell. Creatures, das Album von Roan. Wir hörten seinen Song Sing Song, so hieß er wirklich. Die nächste Dame kommt aus Neufundland. Auch da wird musiziert. In diesem Fall geht es um Amerikaner-Country-Musik und Amelia Curran. Ihr neuestes Album trägt den Titel They Promised You Mercy. Und hier kommt sie mit I Am The Night. I am the night, I am the night. Take away my mind.